Hitler lebt. Trotz alledem war die diesem Wesen und auch die seinen Gefolgsleuten innewohnende Kraft derart stark, dass durch sie in diesem Kampfe der Titanen, Gestirne und Milchstraßen die Welt beinahe besiegt worden wäre. Mein Meister hat auch Stalin gesehen. Dieser sagte zu ihm: »Wir können nicht mehr weiter, das Wasser steht uns bis zum Halse.« Das war in den letzten kritischen Tagen des Krieges. Wäre es noch ein wenig so weitergegangen, dann hätte sich das bewahrheitet. Aber da waltete nun das Schicksal. Es konnte sich nichts ändern. Da Hitler Mussolini in Griechenland und in Jugoslawien hatte helfen müssen, gingen für den Angriff auf Russland zwei entscheidende Monate verloren. Er rang diese beiden Länder zwar in nur zwei Monaten nieder, aber er verlor diese Zeit dann im russischen Sommer. Das war tödlich. Das Ende rückte näher. Es erfolgten die Invasionslandungen in Italien und in der Normandie. Die Zange begann sich zu schließen. Damals hörte mein Meister die Stimme wieder. Es war ein rätselhafter Ausspruch, der mir bis heute noch nicht völlig verständlich geworden ist. »Sieh da, dieses Weib, das seine Rechte nicht wieder geltend machen konnte, obwohl es überall die Macht dazu besaß.« »Auf wen bezog sich das? Auf Deutschland? Germania?« Etwas später sagte er: »In den Himmeln ist es Hitler gestattet worden, eine höchst erstaunliche Tat zu vollbringen.« Und kurze Zeit darauf begann dann die unerwartete Ardennenoffensive mit der SS und den letzten Elitetruppen Hitlers. Es hätte nicht viel gefehlt und das Schicksal hätte sich gewendet. Leon de Grell erzählte mir, dass infolge des Fehlens von Verpflegung und Nachschub für die Panzer- und Transportfahrzeuge alles verloren war und dass man bei starker Schnee- und Nebelbehinderung noch an enormen Treibstofflagern, die von den Nordamerikanern auf ihrem Rückzug im Stich gelassen worden waren, vorbeifuhr, ohne diese zu entdecken. In der Apokalypse, der Götterdämmerung, fiel Berlin. Der unterirdische Bunker Hitlers war von Flammen umgeben und wurde vom Kugelregen überschüttet. Dieses Geschehen war von Sphärenmusik begleitet, welche von den Helden des Firmamentes herrührte. Und doch fand Hitler dort nicht den Tod. Er wurde lebend heraus und weit weggebracht. In jenen Tagen begegnete einer der bedeutendsten Schüler des Meisters, der wie dieser jetzt auch nicht mehr hier auf Erden weilt, Hitler in der Astralsphäre. Hitler stellte ihm die Frage: »Nehmen Sie mich unter sich auf?« Vorher schon hatte Hitler direkte Informationen über Südamerika erhalten, denn er hatte Paul Rohrbach, einen Fachmann auf dem Gebiete der Deutschtumsforschung, wegen seiner weltweiten Verbindungen dorthin entsandt, um Nachforschungen anzustellen. Er schickte ihn auch nach Zentralasien, nach Tibet und nach Indien. Ich führe hier lediglich einen Namen für viele an, denn der größte Teil der übrigen Abgesandten waren Unbekannte. Als alles vorüber war, hörte mein Meister erneut die Stimme, die da immer zu ihm sprach, und sie sagte: »Er ist seinen eigenen Gedankenschöpfungen zum Opfer gefallen.« Und dann sah er ein weibliches Geistwesen, ganz in Weiß, das sich loslöste und aus der Erdregion entschwebte, in welcher es eingekörpert gewesen war. Es war ein schönes, leuchtendes Geistgebilde. Mein Meister vermutet, dass es der Geist Deutschlands, seine Gemeinschaftsseele war, die sich von ihrem Land loslöste. Betrachten wir das Deutschland von heute, das ganz verschieden ist von dem früheren Deutschland, ein Land voller wohlbeleibter Truggestalten und Materialisten, ein Land ohne Seele, dann könnte man dieser Schlussfolgerung wohl zustimmen. Es könnte aber auch sein, dass die erwähnte Stimme auf diese weibliche Geistform sich bezog, als sie damals sagte: »Sieh da, dieses Weib.« Die Zeit verging und vom Himmel ergoss sich ein Regen auf die Erde herab, der alles in dunkle Schatten einhüllte. Die politenhaften Fangarme des Siegers ergriffen schließlich ständig weiter kriechend Meere, Städte und Kontinente. Durch Hass und Rache, mit Hilfe eines sorgfältig ausgeklügelten Systems und heimtückischer Lügen, die sich auf die Erziehung der Jugendlichen konzentrierten, sowie durch Terror, Hunger, Verfolgung, Folter, materielle und moralische Not, die ebenfalls ihre Wirkungen auf Jugendliche und Erwachsene nicht verfehlten, bewirkte man die Abwendung vom heldenhaften, von der sonnenhaften Größe, vom Smaragd des Hermes, vom Morgenstern, von der hinter der gelben stehenden schwarzen Sonne. Alle diese hohen Tugenden verschwanden von der Erdoberfläche. Es starb das Blut, der innere Wert des Menschen. Es geschah an einem Nachmittag, und es ist nun schon so lange her, als der Meister mich zu sich kommen ließ und mir das folgende Geheimnis offenbarte. Hitler lebt, er starb nicht in Berlin. Ich habe ihn unter der Erde gesehen, er hat sich verändert, sein Schnurrbart ist jetzt lang, wir haben uns Auge in Auge gegenübergestanden. Dann drehte sich Hitler um und entfernte sich schnell. Ich nannte ihn beim Namen, er aber verschwand im Halbdunkel nach unten. Dieses Geheimnis habe ich viele Jahre lang gehütet, denn es war gefährlich, es zu enthüllen, und es war noch schwieriger, darüber zu schreiben. Nachdem das jetzt nun aber gesagt ist, lassen sich manche abenteuerliche Ereignisse meines Lebens besser erklären, insbesondere meine Reise in die Antarktis im Jahre 1947-48. Dort glaubte ich, in einer Oase der warmen Seen, am Zugang zur unterirdischen Welt, inmitten des ewigen Eises den Zufluchtsort Hitlers zu finden. Darüber habe ich in meinen Büchern »Weder zu Lande noch zu Wasser« sowie »Stimmen aus dem ewigen Eis« nur in verschleierter Form berichten können, und zwar aus zeitbedingten Gründen. In der Ausgabe des im Jahre 1950 erschienenen Buches »Weder zu Lande noch zu Wasser« schrieb ich auf Seite 88 Folgendes. Diese Gründe und noch ein weiterer ganz besonderer Grund, den ich hier nicht nennen möchte und die ich in diesem Buche vielleicht auch gar nicht enthüllen werde, ließen mich zu dem Entschluss kommen, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln eine Reise in die Antarktis zu machen. Während des Krieges gegen Ende des Jahres 1943 war von Admiral Dönitz eine höchst seltsame Verlautbarung gemacht worden, die durch die Weltpresse ging und die meine Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf sich zog. Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz, ein unterirdisches Paradies entdeckt zu haben, eine an irgendeinem Punkte der Welt uneinnehmbare Festung für den Führer. Wo war denn dieses Paradies? Kurz nach Beendigung des Krieges war es Stalin, der dem US-Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten erklärte, dass Hitler im Berliner Bunker nicht gestorben, sondern vermutlich noch am Leben sei. Bis zum heutigen Tage erscheinen die politischen Gründe für diese jedenfalls wahrheitsgemäße Verlautbarung Stalins unerklärlich. Denn die Russen haben Hitlers Leiche oder deren verbrannte Reste niemals gefunden. Der tote Körper, den sie ausgegraben und später nach Moskau gebracht haben, war nicht der Hitlers. 25 Jahre danach veröffentlichte Lew Bizumensky in Russland das Buch »Hitlers Tod« unter Anführung von Fotos und Radiografien von Hitlers Schädel, welche jedoch keineswegs mit den Radiografieaufnahmen des Dr. Erwin Giesing sowie des Dentisten Fritz Echtmann übereinstimmen, die beide im September und Oktober 1944 Röntgen- bzw. Radiografieaufnahmen von Hitlers Kopf gemacht hatten. Der Autor des Buches »Name Hitler, Vorname Adolf«, Dr. Werner Maser, der in diesem Zusammenhang ausführliche Nachforschungen angestellt hat, erklärte mit Nachdruck, dass die sterblichen Überreste Hitlers, der spurlos verschwunden ist, niemals gefunden wurden. Das Gleiche sei für Eva Braun zutreffend. Übrigens erklärte Otto Skorzeny in seinen Büchern, dass man ihm bei den Verhören, die er während seiner Gefangenschaft bei den Nordamerikanern über sich ergehen lassen musste, hartnäckig immer wieder die gleiche Frage stellte. Wohin haben Sie Hitler gebracht und wo halten Sie ihn versteckt? Ein erstaunliches Buch wurde im Jahre 1947 in Buenos Aires von einem Autor des ungarischen Namens Ladislaus Szabo veröffentlicht. Darin erklärte er, Hitler sei von einem deutschen Unterseebootgeleitzug heimlich in die Antarktis gebracht worden, in welcher Ende 1938 von der Expedition des Kapitäns Alfred Ritscher auf dem Territorium des König-Maut-Landes eine Oase mit warmen Gewässern und warmer Erde entdeckt worden war. Kapitän Ritscher gehörte der deutschen Lufthansa an und seine Expedition wurde ziemlich geheim gehalten, ungeachtet dessen, dass er 2 Bücher darüber veröffentlicht hat. Ich habe nur das erste seiner Bücher in die Hand bekommen. In meinem im Jahre 1948 in Santiago de Chile gehaltenen Vortrag »Die Antarktis und andere Mythen«, über den ich später eine Veröffentlichung in Form eines kleinen Heftes herausbrachte, habe ich die Mutmaßung von Szabo wiedergegeben. Der hyperboreische Mythos von der Wiederauferstehung der Helden in Laurins Königreich, von Barbarossa, der im Kyffhäuser der Wiederkunft harrt, vom Vogel Phönix, wurde somit auf das am entgegengesetzten Pol der Erde gelegene Thule zum Südpol verlagert. Es käme also nun der Mythos von den Hyperboreern im großen Süden auf uns zu. Fast alle Visionen erfüllen sich. Erst nehmen sie mich unter sich auf und dann auch diese, bei der der Meister auf ein unterirdisches Reich, ein Agarthi, ein Shambhala und auf eine Erde im Innern unseres Planeten hinweist.